Десятый урок. Zehnte Lektion. Abschiedsfeier. Schönen guten Abend, Karin. Servus. Wohin des Weges? Ich muss noch zu Hans. Bloß für einen Augenblick. Wegen meiner Rede. Ah ja. Sie haben den Auftrag, die Festansprache zu halten. Leider habe ich zugesagt. Lampenfieber? Und wie? Brauchen Sie eine Konsultation? Das nicht. Es ist wegen des Zettels. Ich will den Textmaschine schreiben. Hans muss auf seinem Zimmer sein. Ich bin ihm eben begegnet. Fein sehen Sie aus. Danke für das Kompliment. Sie sind auch sehr schick. Ich fühle mich geschmeichelt. Gehen Sie schon zur Abschiedsfeier? Ich hole Inge ab und wir gehen ins Restaurant. Die anderen sollen schon da sein. Hans und ich kommen nach. Sagen Sie dem Portier Bescheid. Beeilen Sie sich.